بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بقيمة النعم الله صلى الله عليه وسلم هذا بمعتشكايت زين حضر قفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Alhamdulillah, dass Allah Azza wa Jal uns wieder einmal den Erfolg verliehen hat und uns dabei geholfen hat, dass wir uns zusammenfinden in einer Sitzung, in der wir seiner gedenken, seine Religion, seine Scharia lernen möchten. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Sünden vergeben, unseren Iman stärken und uns nützliches Wissen zuteil werden lassen. Allahumma amin. Wir machen heute bi'idhnillah azza wa jal weiter im ersten Band der Fiqh-Serie. Und zwar sind wir angekommen bei den Säulen des Wudu, die Rücken des Wudu, das ist Kapitel Al-Wudu, Kapitel Nummer 4.6. Ein Rücken, der Plural davon ist Arkan, ein Synonym dafür ist in diesem Zusammenhang Fard, Plural davon ist Furud oder Faraid, ist ein, also ein Rücken ist ein Bestandteil einer Ibadah. Ohne den diese Ibadah fasid wird, also ungültig wird. Und zwar unabhängig davon, ob man ihn absichtlich aus Versehen oder aus Unwissenheit unterlassen hat. Dies ist die Definition der Mehrheit der Gelehrten. Also sehen wir hier schon mal einen Unterschied zwischen einem Fard und einem Wajib. Eine Wajib, kann es sein, dass man eine Wajib-Handlung aus Versehen weggelassen hat. Und es gibt eine Möglichkeit, diese Wajib-Handlung auszugleichen, nämlich durch die zwei Niederwerfungen am Ende des Salah. Aber ein Rücken ist ein Bestandteil des Gebetes. Das heißt, das Gebet muss man sich vorstellen wie ein Haus, das ein oder muss man sich vorstellen wie ein Gerüst. Wie ein Gerüst. Wenn dieses Gerüst nicht da ist, oder bei einem Haus, wenn dort die Pfeiler nicht da sind, die Wände nicht da sind, dann ist das Haus nicht da. Aber es gibt andere Dinge im Haus, die auch dazugehören, wie zum Beispiel ein Badezimmer, ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer. Wenn das nicht da ist, ist das Haus trotzdem noch vorhanden. Aber ein Haus ohne Dach und ohne Wände ist kein Haus. Und deswegen kann man nicht sagen, wenn man sagen würde, dass man einen Rücken aus Vergesslichkeit auslassen dürfte, dann würde es ja bedeuten, dass man auch das ganze Salah weglassen kann aus Vergesslichkeit und man müsste es nicht ausgleichen. Und das ist Fasit. Das macht keinen Sinn, ist sinnlos. Und deswegen sind auch die einzelnen Bestandteile des Salah ein Rukun. Tayyib. Manche Ulama, rahimahullah ta'ala, das ist die Hanafiya, machen allerdings im Hinblick auf die Authentizität folgenden Unterschied. Rukun ist das, was uns in Mutawatir-Form angeordnet wurde und was uns in Ahad-Hadithen auferlegt wurde, gilt demnach als Wajib. Und die bevorzugte Ansicht ist die Ansicht der Mehrheit der Ulama. Beispiel. Wer das Waschen des Gesichtes beim Wudu unterlässt, dessen Wudu ist Fasid. In der folgenden Aya, warum? Weil das Waschen des Wudu ist eine der Säulen, eine der Rücken des Wudu. In der folgenden Aya erwähnt Allah tabaraka wa ta'ala die wesentlichen Rücken. Dort heißt es, Ya ayyuhalladina amanu, O die ihr an Allah und seine Gesandten glaubt, wenn ihr euch zum Gebet aufstellen wollt, dann wascht euch das Gesicht, die Hände bis zu den Ellbogen, streicht über den Kopf und wascht euch die Füße bis zu den Knöcheln. Diese vier Sachen, die gewaschen werden müssen, sind zweifellos Rücken. Sind Rücken bei allen Ulama. Und deswegen gilt es jetzt, also bei allen Ulama sind die Rücken des Wudu, diese vier sind Rücken des Wudu und bei manchen gibt es noch mehr als diese vier, die wir noch sehen werden. Bi'idhnillah azza wa jal. Schauen wir uns als erst einmal die Rücken des Wudu an, die Allah Ta'ala in der Ayah direkt erwähnt hat und dann Dinge, die er indirekt erwähnt hat. Das Gesicht. Der erste Rücken ist das Waschen des Gesichtes. Nun einmal müssen wir wissen, was das Gesicht überhaupt, wie ist das Gesicht definiert. Erstmal vertikal, ja, yani vertikal, ja, yani von oben nach unten, ja, beginnt das Gesicht am Haaransatz über der Stirn. Am Haaransatz über der Stirn. Wir haben die Stirn und darüber beginnen wo die Haare. Und gemeint ist bei einem Menschen, bei dem die Haare dort beginnen, wo sie normalerweise beginnen. Und dieses Gesicht wird von Kieferknochen und Kinn begrenzt. Kieferknochen, das sind diese Knochen links und rechts im Gesicht die bei dem Kinn enden. Die Knochen, die beim Kinn enden. Und das ist die Grenze des Gesichtes dann horizontal. Was heißt horizontal? Also auf jeden Fall werden sie dort begrenzt und diese, also vertikal begrenzt. Und wo genau? Ja, das, was man dann nicht mehr sehen kann, wenn man jemanden frontal anschaut. Ja, weil Wajh ist das, was man frontal von jemandem sieht, vorne von jemandem sieht. Und deswegen endet es dann dort, wo das Kinn ist, wo der Absatz des Kinn ist und beziehungsweise wo der die Kieferknochen links und rechts enden. Für die Menschen, die dort keine Haare haben, gilt die Stelle, wo normalerweise der Haaransatz wäre. Horizontal gesehen ist es der Bereich vom Anfang des einen bis zum anderen Anfang des anderen Ohrläppchens, also von Anfang bis zum Anfang des jeweiligen Ohrläppchens. Das heißt, wir haben jetzt das Gesicht definiert und jetzt müssen wir wissen, was bedeutet es, das Gesicht zu waschen. Weil man kann sein Gesicht waschen, man kann es aber auch nur feucht machen. Und zu waschen, Russel oder Rassel, bedeutet, dass man Wasser darüber gießt. Es reicht also nicht, mit der feuchten Hand über das Gesicht zu streichen, sondern es muss so viel Wasser sein, dass es auf den entsprechenden Körperteil gegossen werden kann. Wenn man also Wasser gießt auf das bestimmte Körperteil, in diesem Fall das Gesicht, dann hat man diesen Teil